Abschnitt 7 aus Der rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, erster Teil. Der Eteronev. Nach dem Frühstück forderte mich Manny auf, unser Schiff zu besichtigen. Vor allem begaben wir uns in den Maschinenraum. Dieser nahm das unterste Stockwerk des Eteronev ein, stieß direkt an dessen verdichteten Boden und bildete die Scheidewand zwischen fünf Zimmern. Das eine in der Mitte, die anderen an den Seiten gelegen. Inmitten des zentralen Raumes erhob sich der Treibmotor, an seinen vier Seiten von in den Boden eingelassenen runden Glasfenstern umgeben. Das eine Fenster bestand aus reinem Kristall. Die anderen waren bunt gefärbt. Das Glas hatte eine Dicke von etwa 3 Zentimetern und war außerordentlich durchsichtig. Im gegebenen Augenblick vermochten wir durch diese Fenster bloß einen Teil der Erdoberfläche zu sehen. Die Basis der Maschine bildete ein vertikaler Metallzylinder, 3 Meter hoch und 1,5 Meter im Durchmesser. Manny erklärte mir, dieser Zylinder bestehe aus Osmium, einem schwer schmelzenden Edelmetall aus der Gruppe des Platins. In diesem Zylinder ging die Zerlegung der radiumausstrahlenden Stoffe vor sich. Die 20 cm dicken Wände bewiesen zur Genüge die bei diesem Prozess entwickelten Energien. Im Raum herrschte keine besondere Hitze. Der ganze Zylinder war von 2 großen, breiten, aus irgendeinem durchsichtigen Material bestehenden Futteralen umgeben. Diese Futterale schützten vor der Hitze. Beide vereinigten sich unter der Decke zu einem Rohr, aus dem die erhitzte Luft nach allen Seiten ausströmte und den Eteronev gleichmäßig heizte. Die übrigen Teile der Maschine waren durch verschiedene Zylinder miteinander verbunden, bestanden aus elektrischen Spulen, Akkumulatoren, einem Messapparat mit Zifferblatt und so weiter. Alles befand sich in tadelloser Ordnung und verschiedene Spiegel gestatteten dem diensthabenden Maschinisten den ganzen Umkreis zu überblicken, ohne sich von seinem Lehnstuhl zu erheben. Von den Seitenstuben war die eine das astronomische Zimmer. Rechts und links von diesem befanden sich der Wasserraum und der Sauerstoffraum und auf der entgegengesetzten Seite der Rechenraum. Im astronomischen Zimmer waren der Fußboden und die Wände aus dickem Kristall. Das in geometrischen Formen geschliffene Glas zeigte ideale Reinheit. Die Durchsichtigkeit dieses Glases war so groß, dass ich, während ich Manny über die Schwebebrücke folgte und hinabblickte, zwischen mir und dem Abgrund unter uns nichts sah. Ich musste die Augen schließen, um nicht von qualvollem Schwindel überwältigt zu werden. Ich bemühte mich, seitwärts nach den Instrumenten zu schauen, die sich zwischen der Brücke auf Stativen befanden oder sich von der Decke und der Außenwand herabsenkten. Das Hauptteleskop war etwa 2 Meter lang, die Linse von unproportionierter Größe und augenscheinlich von einer entsprechenden optischen Stärke. »Als Ferngläser verwenden wir nur Diamanten«, sagte Manny. »Sie geben ein bedeutend größeres Gesichtsfeld.« »Wie stark ist die gewöhnliche Vergrößerung dieses Teleskops?«, fragte ich. »Die klare Vergrößerung beträgt etwa das 600-fache«, entgegnete Manny. Genügt uns dies nicht, so fotografieren wir das Gesichtsfeld und betrachten die Fotografie unter dem Mikroskop. Derart vermögen wir eine 60.000-fache und noch bedeutendere Vergrößerung zu erzielen, und das Fotografieren nimmt kaum eine Minute Zeit in Anspruch. Manny forderte mich auf, durch das Teleskop die entschwindende Erde zu betrachten und stellte es ein. Die Entfernung beträgt nun ungefähr 2000 Kilometer, erklärte er. Wissen Sie, was vor Ihnen liegt? Mit einem Mal erkannte ich den Hafen der skandinavischen Hauptstadt, die ich häufig in Parteiangelegenheiten besucht hatte. Es interessierte mich, die Dampfer in der Reede zu betrachten. Manny drehte einen an der Seite befestigten Griff, setzte anstelle des Fernrohrs den fotografischen Apparat, nahm dann nach wenigen Sekunden Teleskop und Apparat und schob beide in eine riesenhafte, in der Ecke stehende Vorrichtung, die sich als Mikroskop erwies. »Wir entwickeln und fixieren das Bild dort«, sprach er, ohne die Platte mit den Händen zu berühren. Nach wenigen belanglosen Griffen, die höchstens eine halbe Minute werden, schob er das Mikroskop vor mich hin. Mit verblüffender Klarheit sah ich einen mir bekannten, einer nordischen Gesellschaft gehörenden Dampfer Er schien sich etliche 10 Schritte von mir entfernt langsam zu bewegen. Im kreisenden Licht war das Bild reliefartig und hatte eine völlig natürliche Färbung. Auf der Brücke stand der grauhaarige Kapitän, mit dem ich auf meinen Fahrten häufig geplaudert hatte. Ein Matrose, der eine Kiste an Deck schleppte, blieb plötzlich stehen, neben ihm ein Passagier, der mit der Hand auf etwas wies. Und all dies war 2000 Kilometer entfernt. Ein junger Marsbewohner, Sternis Gehilfe, betrat den Raum. Er musste über die vom Eteronev zurückgelegte Strecke eine genaue Messung anstellen. Wir wollten ihn in seiner Arbeit nicht stören und begaben uns weiter in den Wasserraum. Dort befanden sich ein ungeheures, mit Wasser gefülltes Reservoir und große Filterapparate. Eine Anzahl Röhren leitete das Wasser durch den ganzen Eteronev. Nun betraten wir den Rechenraum. Hier standen für mich unverständliche Maschinen mit unzähligen Zifferblättern und Zeigern. Sterni arbeitete an der größten Maschine. Von dieser hing ein langes Band nieder, augenscheinlich das Resultat der Berechnungen. Die auf dem Band stehenden sowie auf dem Zifferblättern sich befindenden Zeichen waren mir völlig unbekannt. Ich wollte Sterni nicht stören, empfand überhaupt keine Lust, mit ihm zu sprechen. Rasch verließen wir diesen Raum und betraten die letzte Seitenstube. Diese war der Sauerstoffraum. Hier wurden die Sauerstoffvorräte aufbewahrt, in der Gestalt von 25 Tonnen Bertholletschen Salzen, aus denen durch eine entsprechende Methode bis zu 10.000 Kubikmetern Sauerstoff hergestellt werden konnte, eine genügende Menge für einige Fahrten gleich der unseren. Hier befanden sich auch die Apparate zur Spaltung der Salze, sowie Vorräte von Bariumoxid und Edskali, die die Bestimmung hatten, der Luft die Kohlensäure zu entziehen. Vorräte von Schwefelanhydrid zur Absorbierung der überschüssigen Feuchtigkeit und des Leuhomain, jenes durch das Atmen erzeugten physiologischen Giftes, das unvergleichlich gefährlicher ist als die Kohlensäure. Dieser Raum unterstand Dr. Netti. Dann kehrten wir in den mittleren Maschinenraum zurück, fuhren mit einem kleinen Aufzug ins höchste Stockwerk des Eteronev. Hier war der Mittelraum als zweites Observatorium eingerichtet. Es glich in allem dem unteren Raum, nur dass hier die Kristallhülle sich oben und nicht unten befand und dass die Instrumente größere Dimensionen hatten. Aus diesem Observatorium vermochte man, die andere Hälfte der Himmelssphäre zu sehen und die Planeten zu bestimmen. Der Mars leuchtete mit seinem roten Licht etwas abseits vom Zenit. Manny richtete auf ihn das Teleskop, und ich erblickte die mir durch Schiaparellis Landkarten bekannten Konturen, die Meere und Kanäle. Manny fotografierte den Planeten und legte unter das Mikroskop eine detaillierte Karte. Doch vermochte ich von dieser ohne Mannys Erklärungen nichts zu verstehen. Die Flecken der Städte, Wälder und Seen unterschieden sich voneinander durch für mich unmerkliche und unverständliche Einzelheiten. »Wie groß ist die Entfernung?« fragte ich. »Verhältnismäßig gering, sie beträgt ungefähr 100 Millionen Kilometer.« »Weshalb befindet sich der Mars nicht im Zenit der Kuppel? Fliegen wir denn nicht geradewegs, sondern seitlich auf ihn zu?« »Ja, anders geht es nicht. Indem wir uns von der Erde fortbewegen, bewahren wir unter anderem durch die Kraft der Trägheit auch die Geschwindigkeit, mit der die Erde um die Sonne kreist, das heißt 30 Kilometer in der Sekunde. Die Geschwindigkeit des Mars jedoch beträgt 24 Kilometer. Und flögen wir perpendikular in der Bahn zwischen Mars und Erde, so würden wir mit der restlichen Geschwindigkeit von 6 Kilometern in der Sekunde gegen die Oberfläche des Mars stoßen. Dies darf nicht geschehen. Wir müssen deshalb den krummlinigen Pfad wählen, damit die überflüssige Geschwindigkeit ins Gleichgewicht kommt. Wie lange ist in diesem Fall unser Weg? Etwa 160 Millionen Kilometer. Die zur Zurücklegung dieser Strecke nötige Zeit beträgt im Mindestfall 2,5 Monate. Wäre ich nicht Mathematiker gewesen, so hätten diese Zahlen meinem Herzen nichts gesagt. So jedoch erweckten sie in mir ein dem Alpdruck ähnliches Gefühl und ich beeilte mich, den astronomischen Raum zu verlassen. Die 6 Seitenabteilungen des obersten Abschnitts umgaben ringförmig das Observatorium. Sie hatten keine Fenster und ihre Decke, die ein Teil der Oberfläche der Kugel war, neigte sich fast zum Fußboden hinab. An der Decke waren große Reservoire für die Minusmaterie angebracht, deren Repulsion alles auf dem Eteronew zu paralysieren vermochte. Die mittleren Stockwerke, das dritte und vierte, umfassten Säle, Laboratorien für die einzelnen Mitglieder der Expedition, Kajüten, Baderäume, die Bibliothek, den Turnsaal und so weiter. Nettis Kajüte befand sich neben der meinen. Ende von Abschnitt 7.